wird es allen Kameraden gewidmet, die all ihre Kraft einbringen im Kampf für ein besseres Deutschland. Bleibt standhaft. Sie fürchten uns und unser freies Wort, denn wir sind im Recht und das wissen sie. Wenn es freie Menschen gibt. Und diese Freiheit haben wir an unser Volk weiterzugeben, damit es frei in eine Zukunft schreiten kann.